Szene 10, Epilog. Der europäische Kolonialismus in Afrika kann mit einem Begriff beschrieben werden: Ausübung von Macht. Die Instrumente waren die üblichen: Schwert, Bibel, das lügnerische Traktat. Im Laufe der Jahre verwandelte sich das Schwert in ein Maschinengewehr. Die Bibel blieb die Bibel, bekam aber einen Anhang von Geboten, welche der Internationale Währungsfonds und die Weltbank an die Tore der armen Welt nagelten. Das lügnerische Traktat blieb, was es war, verräterisch, zu nichts verpflichtend. Die Geschichte der Befreiung Afrikas. Von diesem Punkt an führte ein anderer Weg hinaus. Sein Ende hat noch niemand gesehen.